Jehovah's Witness. And it's his spirit. They don't believe it. How much more the Holy Spirit? They don't want anything at all. You cannot work for Christ Jesus just in the flesh. Because it's his spirit. Amen? Amen. And it came to... Okay, Chat. Yeah, quickly say it, Chat. Es gibt viele Denominationen, die den Heiligen Geist verweigern und viele Kirchen, wo der Heilige Geist überhaupt gar nicht existiert, geschweige denn erwähnt wird. Und genauso auch bei den Zeugen Jehovas. Alles, was geistlich ist, lehnen sie ab. Und auch den Heiligen Geist lehnen sie ab. Aber du kannst nicht für Christus arbeiten ohne seinen Heiligen Geist, weil er selber Geist ist. Il y a beaucoup de dénominations qui rejettent tout qui concerne l'esprit ou bien les choses spirituelles et puis surtout tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais tu dois savoir que tu n'es pas capable à travailler pour le Christ sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible d'être là pour Jésus-Christ dans la chair. Praise the Lord. Et puis surtout les témoins de Jéhovah le font. Amen. Everywhere in the Bible, they are telling us that we need the power of the Holy Spirit to preach the gospel. Und überall in der Bibel können wir sehen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen, um überhaupt das Evangelium zu verkünden. Et partout dans la Bible, on peut lire comment Jésus nous dit que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile. Amen. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, too, he said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? Praise the Lord. Hallelujah. Who was talking to believers? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. So-called believers. Und hier spricht Paulus zu Gläubigen. Et dans verset 2, Paul parle aux croyants. Praise the Lord. Amen. And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Trois. It's like churches today. A lot of churches. Mm-hmm. Amen. People everywhere today. Amen. Mm-hmm. Verse 3. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said unto John's baptism. Quatre. Verse 4. Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him, that is on Christ Jesus. Verse 5. Cinq. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Of the Lord Jesus. Mm-hmm. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came upon them, and they spake with tongues. And prophesy. Mm-hmm. And all the men were about 12. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also, if you go to Acts 1, since we are saying Acts, go to Acts 1, please. Begin at what Jesus said. Jesus himself said it. Et maintenant, Acte 1. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4 to 9. Apostelgeschichte 1, verse 4. Acte des Apôtres 1, verset 4. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. You know those people that they are preaching to their mother, like we have our brother, my son went to yesterday, said he's preaching to the mother in flesh. Without the power of the Holy Spirit. Amen. Verse 4 again, please. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. That wait for the promise of the Father, which said, he, you have heard of me, the promise of the Father. Baptism of the Holy Spirit is the promise of the Father. Amen? Amen. Verse 5. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. When they were, verse 6, please. Verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Verse 8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. And you shall be witness unto me, both in Jerusalem. Do you see it? Amen. The power of the Holy Spirit. Amen. preaching outside, preaching anywhere without the power of the Holy Spirit, you are just working for Satan and not even for Christ. Mm-hmm. Und wir lesen auch hier, dass es um die Kraft des Heiligen Geistes geht. Das heißt, jede Person, die außerhalb predigt, die irgendwo predigt, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, predigt vergeblich und redet umsonst. Et la Bible est vraiment claire que tu ne peux pas prêcher sans la puissance du Saint-Esprit. Et si tu prêches dans la chair et chair n'est pas guidée par le Saint-Esprit, là tu travailles pour le diable. Praise the Lord. Amen. You know, they always want to say everything pass away with the apostles. Amen. Amen. Everything passed away. But Jesus said, I'm the same yesterday, today, and forever. Amen. And also in John 17, verse 9 and 20. When he prayed for them, he said he did not pray for them alone. Mm. He said he prayed for us also. Amen. What belonged to them belonged to us. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Und es gibt viele Leute, die sagen, dass dass der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes und Zungenreden, dass das alles mit den Aposteln vorübergezogen ist und vorbei ist. Aber der Herr sagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und auch in Johannes 17 lesen wir, dass er nicht nur für die Apostel gebetet hat, sondern auch für uns. Das heißt, das, was ihnen zusteht, und damit die Kraft des Heiligen Geistes, die steht auch uns heute zu. Il y a beaucoup de gens qui disent que depuis la mort des apôtres, la puissance du Saint-Esprit est partie avec eux. Mais Jésus-Christ a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc ça montre que la puissance du Saint-Esprit est toujours présente. Et surtout, dans Jean 17, on peut voir que Jésus-Christ n'a pas seulement prié pour ses disciples, mais il a aussi prié pour nous tous. Praise the Lord. Amen. Again, Martha, she became angry because other people were not joining her. Amen. Mm-hmm. She was now reporting Mary to Jesus. Mm-hmm. Und wenn wir uns wieder Martha anschauen, dann sehen wir, dass Martha sehr verärgert war darüber, dass sie die Einzige war, die vermeintlich gearbeitet hat, und hat daraufhin sich beschwert bei Jesus, dass Maria ihr nicht geholfen hat. Mm-hmm. Et on rentre maintenant à l'histoire de Marthe. Quand Marthe a vu que Marie fait rien, elle était fâchée contre sa sœur, et puis là même, elle a parlé à Jésus-Christ, elle a dit que ma sœur fait rien parce que elle pensait qu'elle est la seule personne qui travaille. She tried to get others to be involved in what was not God's will. Und sie hat versucht, eine andere Person in das zu involvieren, was von vornherein nicht Gottes Wille war. You see that? Et puis elle a essayé, Martha a essayé d'influencer même sa sœur, qu'elle fait aussi la même chose, qui est même pas la volonté de Dieu. And that's why, you know, for before I do things, it takes me time a lot. Because I don't want to be involved in what is not the will of Christ. Und genau deswegen nehme ich mir beispielsweise auch sehr viel Zeit, bevor ich eine Sache mache, weil ich nicht in irgendwas involviert sein möchte, was überhaupt gar nicht der Wille vom Herrn ist. Et c'est ça pourquoi moi-même je prends beaucoup du temps avant de prendre une décision de faire quelque chose, parce que je ne veux pas être involvé dans quelque chose qui n'est même pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Again, the Jehovah's Witness. If you see them outside, you know, when they are, they will ask you, why don't you go and be preaching like them? Mm-hmm. Amen. Just like Martha. Mm-hmm. Amen. Why don't you go and be preaching like them? Und dieses Verhalten von Martha sehen wir auch bei den Zeugen Jehovas beispielsweise, denn auch sie würden so dich beispielsweise like fragen, warum gehst du denn nicht auch von Haus zu Haus und predigst dann das Wort? Und warum glaubst du denn nicht auch wie wir? Genauso wie Go Martha auch wollte, dass Maria genauso arbeitet wie sie. Et même aujourd'hui, on peut voir comment les témoins de Jéhovah sont vraiment fiers de leurs œuvres, puisque quand tu parles avec eux, ils vont te dire, mais pourquoi tu ne prêches pas comme nous, pourquoi tu fais pas des œuvres comme nous, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et maintenant, on va lire encore Luc 10. Wir gehen zurück zu Lukas 10, Vers 40. It said, but Martha was combat about much serving and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. The Lord did not give you that job, and you are looking for others to pull them along with you. Und wir sehen beim Beispiel von Martha, dass der Herr von vornherein ihr nicht diese Aufgabe gegeben hat, sich abzumühen und beispielsweise für den Herrn Essen zuzubereiten. Aber sie versucht gleichzeitig noch eine andere Person mit reinzuziehen in eine Sache, die sowieso nicht der Wille vom Herrn war. Et si on lit encore cette histoire de Marthe, on peut voir que ce n'était pas Dieu qui a donné Marthe ce travail de faire tout pour la maison, mais c'était où c'était elle-même, et puis elle voulait même maintenant influencer aussi les autres gens autour d'elle. The Lord did not give you that job or whatever you are doing. Why will he tell others to join you? Der Herr hat dir nicht diese Aufgabe gegeben, dass du sie tun sollst. Wieso sollte der Herr dann auch andere Leute damit reinbringen, damit sie ebenfalls das tun, was du tust, was von vornherein nicht sein Plan war? Dieu ne t'a pas donné ce travail que tu fais. Et si Dieu ne t'a pas donné ce travail, pourquoi maintenant aussi même involver les autres gens aussi dans cette chose que tu fais? Look at Jesus' answer. I love this answer. Amen. Regardez maintenant la réponse de Jésus-Christ en verset 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Amen. But one thing is needful. And Mary has chosen that good part. Amen. We shall not be taken away from her. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Versets 41 à 42. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'enquêtes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Praise the Lord. Alleluia. Please understand what these many things mean. It can mean a lot of things. It can just mean one thing, taking you out of Christ. In Vers 41 lesen wir, dass Jesus sagt, dass Martha sich Sorge und Unruhe um vieles tut. Und versteht bitte, was dieses vieles bedeutet. Es kann auch nur eine Sache sozusagen erfordern, die dich davon abhält, dass dein Fokus auf Jesus Christus ist. Eine Sache genügt und dein Fokus ist dann nicht mehr bei Jesus Christus. Et dans verset 41, Jésus-Christ a dit, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais tu dois savoir que ce terme beaucoup, ça signifie pas qu'il y a beaucoup de choses, donc que tu as deux, trois choses qui te séparent ou bien te distraient de Jésus-Christ, mais même une certaine chose peut même te séparer ou bien te distraire de Jésus-Christ. Et puis, là, c'est déjà trop, même si c'est déjà seulement une chose. Amen. Please understand what these many things, amen, means. It does not mean things in numbers alone. It can be just one thing taking you away from Him. Amen. Versteht, was dieses taking your focus away from Christ. Versteht, was dieses Vieles bedeutet. Dieses Vieles bezieht sich nicht nur auf die Anzahl an Dinge oder Anzahl an Gedanken, die du hast, sondern es kann auch eine einzige Sache sein, die dich von Christus oder deinen Fokus von Christus wegnimmt. Und diese eine Sache ist schon gefährlich genug. Je me répète encore, ce terme beaucoup ne signifie pas des choses que tu peux compter naturellement, qui sont beaucoup dans la chair, mais même si c'est une chose qui te distrait de Jésus-Christ, cette chose est déjà trop. Praise the Lord. Amen. Christ alone is the single thing that you have. Christus, you must have. Amen. Christus allein sollte die einzige Sache sein, die du hast. Amen. Et Jésus-Christ doit être la seule chose que tu as dans ta vie. Jesus said, just one thing is needful. Mm-hmm. Not many things. Mm-hmm. I am the only one that just listen to me. That's what I want from you. Denn auch Jesus sagt hier, eines aber ist nötig, nur eine einzige Sache. Und er selbst ist diese eine Sache. Er allein genügt. Et Jésus-Christ a dit, une seule chose est nécessaire, puis cette chose est lui-même, c'est Jésus-Christ, et puis Jésus-Christ est aussi assez. He said, just one thing is more than all. More than all you have. Just one thing that Mary has chosen is more than all. Und diese eine Sache, für die sich Maria beispielsweise entschieden hat, ist mehr als alles andere. Diese eine Sache war genug. Et la seule chose que Marie a choisi est plus grand que toute autre chose que Marthe avait choisi. Praise the Lord. Hallelujah. Believe Christ and act on his message. It makes life simple. Amen. Glaube an Christus und glaube an sein Wort, das wird dein Leben vereinfachen. Et tu dois maintenant croire à son message, croire à sa vérité, que ça va faire ta vie complètement simple. A lot of God children, the so-called God children, they want to please God and please Satan. Viele Kinder Gottes, also viele vermeintliche Kinder Gottes, wollen Christus zufriedenstellen, wollen aber auch gleichzeitig den Satan zufriedenstellen. Il y a beaucoup de soi-disant enfants de Dieu qui veulent plaire à Dieu, mais aussi plaire au diable. They want to please Christ, they want to please their natural family. They are the firstborn of the family. They are the only one that people report to. They are the oldest in the family. They want to please Christ and please. Go to Matthew 6. Denn diese vermeintlichen Kinder Gottes wollen Christus zufriedenstellen, wollen aber auch gleichzeitig ihre irdische Familie zufriedenstellen, weil sie beispielsweise, weil sie vielleicht die Erstgeborenen sind oder weil sie die Letztgeborenen sind, die Nesthäkchen sind und wollen gleichzeitig damit dem Satan zufriedenstellen. Il y a beaucoup de gens qui veulent plaire à le Christ, mais ils veulent aussi plaire, par exemple, la famille naturelle parce qu'ils sont les premiers nés ou bien parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités dans la chair, dans la famille. Amen. Amen. They want to please Christ. They want to please Christ and please the flesh, the wife, the husband or whatever. Amen. Sie wollen Christus zufriedenstellen und wollen gleichzeitig auch das Fleisch zufriedenstellen, was beispielsweise ihre Kinder sein kann, ihr Ehepartner, ihre Familien, ihre Eltern oder was auch immer. Et ils veulent aussi plaire à leur famille, à leurs parents, à leur mari, femme ou bien même à leurs collègues. Mais ça n'appartient pas à toi, tu dois seulement plaire à Dieu. Et maintenant, on va lire Matthieu 6, verset 24. Lisez Matthieu 6, verset 24. Il dit, no man can serve two masters. You cannot please both. It's not possible. For either he will hate the one, and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Niemand kann zwei Herren dienen. Man kann nicht beide zufriedenstellen. Das ist unmöglich. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You want to be everything to everybody. Und du möchtest alles für jeden sein. Et tu veux être tout pour tout le monde. Amen. Amen. Like Martha. Genauso wie Martha. Comme Marthe, par exemple. Amen. Like Martha, we do a lot of things that are not necessary. Und genauso wie Martha versuchen wir viele Dinge zu tun, die unnötig sind. Et comme Marthe, on fait beaucoup des choses qui ne sont pas nécessaires. Amen. Just one thing is necessary for you, and that is Christ alone. Denn nur eine Sache ist notwendig für dich, und das ist Christus allein. Mais seulement une chose est nécessaire pour toi, et c'est seulement le Christ. Look at what Paul said about necessary. Let's go to 1 Corinthians 6, please. Wir schauen uns an, was Paulus in Bezug auf Notwendigkeiten gesagt hat in 1. Korinther 6. Et dans 1 Corinthiens 6, on va voir ce que Paul a dit sur les choses qui sont nécessaires. Praise the Lord. Alleluia. Amen. 1 Corinthians 6, verse 12. 1. Korinther 6, verse 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. It says, all things are lawful unto me, but all things are not expended. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Praise the Lord. Hallelujah. He said, all things are permitted for me to do. Er sagt, alles ist mir erlaubt, ich kann alles tun. Il dit, tout m'est permis, je peux tout faire. Amen. He says, I can do everything I want to do. Er sagt, ich kann alles tun, was ich tun möchte. Et Paul dit, je peux tout faire ce que je veux faire. But not all things benefit me. Aber nicht alles nützt mir. Alles, nicht alles ist nützlich. Mais il dit, mais tout n'est pas utile. Amen. All things outside Christ, they are dead. Alle Dinge außerhalb von Christus sind tot. Mais chaque chose en dehors du Christ est mort. Christ alone is life. Christus allein ist das Leben. Mais seulement le Christ est la vie. Amen. Amen. In relationship, it is not all people that are necessary for you. In Beziehungen sind nicht alle Menschen notwendig und auch nützlich für dich. Et même dans les relations, pas toute personne est nécessaire pour toi, mais utile pour toi. It is only through Christ you know your true family. Nur durch Christus allein erkennst du deine wahrhaftige Familie. Seulement à travers le Christ tu vas reconnaître ta vraie famille. It's only through Christ you are going to know those you are going to move with. Denn nur durch Christus wirst du auch erfahren, mit welchen Menschen du überhaupt eine Beziehung haben sollst. Mais seulement à travers le Christ tu vas savoir avec qui avoir une relation. It's only through the truth, that is Christ alone, that you are going to know those that you are going to call brothers and sisters and friends. Nur durch die Wahrheit allein, was Christus selbst ist, wirst du erkennen, wen du Bruder und Schwester nennen sollst. Mais seulement à travers le Christ qui est la vérité, tu vas savoir qui tu vas appeler ta famille ou bien tes amis. Those outside Christ are distraction. Alle außerhalb von Christus sind Ablenkungen. Don't go there. Geh dort nicht hin. Et chaque personne qui est en dehors du Christ, cette personne est une distraction. Ne pars pas là-bas. No matter who they have been to you or how they have helped you in the past. This time is the narrow gate. That gate allow it to be narrow. For Christ's sake. Egal was für ein Verhältnis du mit diesen Menschen in der Vergangenheit hattest oder was sie für dich in der Vergangenheit alles getan haben, lass zu, dass dieser Weg, dieser schmale Weg, für den du dich entschieden hast, auch schmal bleibt. Et n'importe quelle relation tu avais avec ces gens-là, n'importe qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi, maintenant tu appartiens à Christ ou bien au Christ. Et c'est ça pourquoi tu vas maintenant suivre le chemin étroit et puis laisser ces gens derrière toi parce que ils sont une distraction. Amen. Amen. No matter how they have been there for you in the past, how important they were in the past. Remember 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, is a new creature. Amen. You are no longer of the past, but of now. This is Christ alone. Egal wie nah dir diese Menschen in der Vergangenheit standen oder wie sehr sie dir in der Vergangenheit geholfen haben, erinnere dich an 2. Korinther 5, dass du in Christus jetzt eine neue Person bist und die Vergangenheit keine Rolle mehr für dich spielen sollte. Et n'importe comment ces gens-là ont été importants pour toi, ou comment ils ont été là pour toi, ça ne sert à rien parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on a écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Praise the Lord. He said, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things. Allow it to pass away. Das Alte ist vergangen. No matter how good they have been, allow them to pass away. Und das Alte ist vergangen. Und lass zu, dass das Alte auch endlich vergeht. Egal wie gut sie zu dir waren in der Vergangenheit, denn sie sind nur eine Ablenkung. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, n'importe comment ça a été important pour toi, tu dois laisser ces choses-là, mais surtout ces gens-là, être, au passé pour toi. You are now the new. Denn du bist jetzt eine neue Schöpfung. Parce que tu es une nouvelle no longer the old. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Tu es l'ancienne personne. Amen. Necessity. For things to be necessary for you involve everything. The books you read, the music you listen to, the song you sing. Are they praising Christ or praising Satan? Even the books you read. If Christ is not there, get out of it. die Notwendigkeit einer Sache für dich ist beinhaltet in allen Sachen. Die Musik, die du beispielsweise hörst, die Bücher, die du liest, die Sachen, die du dir im Internet anschaust, all diese Sachen sind das Sachen, die in Einklang sind mit Christus, in Einklang sind mit der Wahrheit oder nicht. Und wenn sie das nicht sind, dann nimm sie aus deinem Leben raus. Dann hab nichts mehr mit diesen Sachen zu tun. Et la nécessité est d'une chose concerne toute autre chose, comme par exemple la musique que tu écoutes, ou bien les livres que tu lis, ou bien même les films que tu regardes à l'internet. Si ça concerne pas le Christ, mais ça, il s'agit pas de Christ, là tu dois laisser ça derrière toi. Amen. Those things are distractions. They will take you away from your dream. All diese Dinge from your vision, which is Christ Jesus. Mm. All diese Dinge sind Ablenkungen und sie werden dafür sorgen, dass dein Fokus nicht mehr auf deine Vision ist, was Christus Jesus eigentlich ist. Et toutes ces choses-là sont, toutes ces choses sont une distraction qui vont t'éloigner de Jésus-Christ. Amen. Amen. Don't allow it to be both them and Christ. Lass nicht He's a jealous God. Lass nicht zu, dass es sozusagen beides in deinem Leben gibt, dass du einen Spagat machst zwischen Christus und diesen Menschen, zwischen Christus und den Dingen dieser Welt, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Il ne permet pas que tu poursuives deux choses, ne permet pas que ce soit les gens plus et ou bien oui plus Dieu, parce que Dieu est un Dieu jaloux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He is a jealous God. Don't provoke him to jealousy. Er ist ein eifersüchtiger Gott und wir sollten ihn nicht zur Eifersucht provozieren. Et puis il est vraiment un Dieu jaloux, ne le provoque pas à la jalousie. Amen. Amen. You know, if you please just know this. The natural vision, no matter how good it they have been, they, you know, they it was all about Satan. But the Christ, your vision, is your life. The other one have been your old life. And a lot to the natural people, you can see them. That their vision is still their life today. They will not want anything to distract, to take them out of it. Don't allow anything to take you out of your vision, which is Christ Jesus. Und in deinem alten Leben vor Christus war die Vision, die du hattest vorher mit dem alten Menschen, das war dein Leben, weil du, wir sehen das auch bei den Menschen in dieser natürlichen Welt, in der natürlichen Welt, dass ihre Vision ihr Leben ist, weil sie alles in Bewegung setzen, um diese Vision eines Tages zu erreichen. Aber jetzt in Christus ist deine Vision Christus selbst und Christus ist dein Leben und deswegen lass zu, dass niemand dir deine Vision wegnimmt, was Christus ist. Et puis chaque vision que tu avais avant le Christ, n'importe comment ça sonnait au monde naturel, ça appartient maintenant au diable. Et puis c'était ta vie ancienne. Mais maintenant tu as, oui, la volonté de Dieu, puis tu vas poursuivre seulement la vision de Dieu dans ta vie et pas poursuivre toujours l'ancien que tu as laissé normalement derrière toi. If Christ Jesus is your vision, the Holy Ghost will help you to know what to do. The book to read, the songs to sing, those you are to listen to, those you are to call your friend. The Holy Ghost will be there for you in everything. Praise the Lord. Amen. Wenn Christus wahrhaftig deine Vision ist, dann wird der Heilige Geist dir auch helfen in allem, was du tun sollst. Er wird dich leiten, welche Musik du hören sollst, mit welchen Menschen du Umgang haben sollst, was du dir anschauen sollst, welche Bücher du lesen sollst. Denn der Heilige Geist ist da für dich. Et si Jésus-Christ est vraiment ta vision, là le Saint-Esprit va te guider quelle musique tu vas écouter ou bien quel genre tu vas appeler même tes amis. Parce que maintenant il va s'agir seulement de Jésus-Christ qui va guider tout dans ta vie. Praise the Lord. Amen. So we close now, please. Amen. Mm-hmm.